Deutschlandfunk. Lange Nacht. Heute Einsamer Cowboy. Die lange Nacht über Hank Williams. Eine Sendung von Michael Groth. I'm a rolling stone, all alone and lost. For a life of sin, I have paid the cost. When I pass by, all the people say, there goes another boy down the lost highway. Just a deck of cards and a jug of wine, and a woman's lies makes a life like mine. For the day we met, I went astray. I started rolling down that lost highway. Just a lad, nearly 22, neither good nor bad, just a kid like you. And now I'm lost, too late to pray. Lord, I've paid the cost on the lost highway. Now, boys, don't start your rambling around. On this road of sin, are you sorrow bound? Take my advice, or you curse the day you started rolling down that lost highway. Yes. Friends and neighbors, today the world of folk music lost one of its greatest performers. Freunde und Nachbarn, die Welt der Folkmusik hat heute einen ihrer größten Künstler verloren. At 1:10 p.m. Eastern Standard Time, the teletype machine in our newsroom here at WCKY. Kurz nach 1 kam am Mittag die Meldung über den Fernschreiber. A dispatch from Oak Hill, West Virginia. Sie kam aus Oak Hill, West Virginia. Der Hillbilly-Sänger und Komponist Hank Williams starb am frühen Morgen, hieß es dort. Vermutlich an einem Herzanfall. Er war auf dem Weg zu einem Auftritt in Canton, Ohio. Sein Fahrer, Charles Carr, gab an, Williams sei gestorben, kurz nachdem er Oak Hill verlassen hatte. Es ist kalt und dunkel in dieser Nacht der Jahreswende 1952-53. Schnee und Eisregen in Tennessee, Kentucky und Virginia. Der Cadillac kommt nicht so schnell voran, wie die Insassen es wünschen. Alles andere als ein Routinetrip. Trotzdem läuft eigentlich alles gut. Zunächst jedenfalls. I didn't think anything was wrong till we got outside of Oak Hill, West Virginia. Bis wir nach Oak Hill kamen, war alles wie immer. Erinnert sich Charles Carr, der Fahrer. I had his top coat on and I had a blanket covering him. And he was laying with his arm across his chest. Hank trug seinen Mantel, dazu hatte er noch eine Decke übergelegt. Ich dachte, er schlief. Die Decke war runtergerutscht. Ich hielt an, um ihn wieder zuzudecken. Hank ließ das ohne jede Reaktion geschehen. Da dachte ich schon, hier stimmt was nicht. Zum Glück fand ich diese Tankstelle, die noch offen war. Der Tankwart blickte in den Wagen, dann zu mir und er sagte, Sie haben ein Problem. Er ist tot. Einer der größten Stars der Country Music ist tot. Gerade 29 Jahre ist er. Einer, der trotz seiner jungen Jahre Höhen und Tiefen erlebt, die in jahrzehntelange Musikerleben passen. An Hank Williams wollen wir in dieser langen Nacht erinnern. An seine Siege und Niederlagen. An sein künstlerisches Vermächtnis, das die Country Music bis heute prägt. Vor allem aber, natürlich, an seine Musik. Comb your hair and paint and powder. You act proud and I'll act prouder. You sing loud and I'll sing louder. Tonight we're setting the woods on fire. You're my gal and I'm your feller. Dress up in your frock of yeller. I'll look swell, but you look sweller. Setting the woods on fire. We're taking all the honky tonks. Tonight we're having fun. We'll show the folks a brand new dance that never has been done. I don't care who thinks we're silly. You be Daffy and I'll be Dilly. We'll order up two bowls of chili, setting the woods on fire. Am Samstag kam der Leichnam hier an. Am Abend konnten sich die Menschen dann von ihm verabschieden. Er war aufgebahrt und Tausende kamen. Dann brachten sie den Sarg ins Auditorium von Montgomery. Da passten damals so etwa 2700 Leute rein. Zum Begräbnis kamen dann 25.000. Das war die größte Versammlung, die die Stadt erlebte, seit Jefferson Davis hier seinen Amtseid als Präsident der Südstaaten leistete. Sagt Beth Perry, Chefin des kleinen, aber feinen Hank Williams Museums in Montgomery, Alabama. In den Südstaaten hat der Sänger bis heute seine treuesten Fans. Aubrey Preston, Impresario, Musiker und so etwas wie der inoffizielle Hank Williams Archivar weiß warum. There was country music before Hank, but Hank was really the first guy to really move and rock. Natürlich gab es Country Music bevor Hank die Bühne betrat, aber Hank war der erste, der seinen Körper einsetzte. Wenn du dir die alten Videos anschaust, er bewegt die Beine, er swingt. Das alles gab es bislang in Konzerten nicht. Die Lieder bestanden in der Regel aus drei Akkorden. Viele Rockmusiker haben das später übernommen und viele wissen heute nicht mehr, woher diese Akkordfolgen stammen. A lot of people don't even realize where the songs came from. Your cheating heart will make you weep. You'll cry and cry and try. to sleep, but sleep won't come the whole night through. Your cheating heart will tell on you. When tears come down like falling rain, you'll toss around and call my name. You'll walk the floor the way I do. Your cheating heart will tell on you. Von Hank Williams über Elvis Presley bis zu Mick Jagger ist nicht zu übersehen. Musikalische Vorbilder für Generationen. Die junge Singer-Songschreiberin Holly Williams ist Hanks Enkelin. Die Spuren des Großvaters sind deutlich, sagt sie. Pretty much everyone I know is in country music has been influenced by him and so ziemlich jeder wurde irgendwie durch Hanks Musik beeinflusst. Er war authentisch, so etwas ist heute selten. Die Leute nennen ihn den Hillbilly Shakespeare. Er war ein Cowboy, aber er schrieb nicht nur Cowboy-Songs. Er schrieb über Herz und Schmerz und Emotionen. Oh, Ein Hank Williams Song, interpretiert von den Secret Sisters. Hank ist das Vorbild auch von Townes Van Zandt. Van Zandt starb im Alter von 52 am 1. Januar 1997, auf den Tag 44 Jahre nach seinem Idol. Kurz vor seinem Tod äußert sich Van Zandt über Hank. I think it's a cross between the temperament that you have to want to write songs in the first place. Ohne den inneren Wunsch, Songs zu schreiben, wird das nichts. Hank hatte diesen Wunsch. Er kam dadurch auf Wege, die in den Abgrund führen. Wenn du den Blues nimmst zum Beispiel, da gibt es immer noch Hoffnung. Aber er hatte einige Lieder, da war nichts. Ich vergleiche ihn mit Vincent van Gogh oder Edgar Allan Poe. Große Künstler, deren Emotionen sie auf die Schattenseite des Lebens führten. Mit radikalen Stimmungsschwankungen übrigens, himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt. In the great book of John, you're warned of the day when you'll be laid beneath the cold clay. The angel of death will come from the sky and claim your poor soul when the time comes to die. When the angel of death comes down after you, can you smile and say that you have been true? Can you truthfully say with your dying breath that you're ready to meet the angel of death? When the lights all grow dim and the dark shadows creep, and then your loved ones are gathered to weep, can you face them and say with your dying breath that you're ready to meet the angel of death? When the angel of death comes down after you, can you smile and say that you have been true? Can you truthfully say with your dying breath that you're ready to meet the angel of death? How's about cooking something up with me? Hey, sweet baby, don't you think maybe we could find us a brand new recipe? I got a hot rod Ford and a $2 bill, and I know a spot right over the hill. There's soda pop and the dancing's free, so if you wanna have fun, come along with me. Say, hey, good looking, what you got cooking? How about cooking something up with me? Thank you. about saving all your time for me. No more looking, I know I've been tooken. How's about keeping steady company? I'm gonna throw my date book over the fence and find me one for 5 or 10 cents. I'll keep it till it's covered with age, 'cause I'm writing your name down on every page. Say, hey, good looking, what you got cooking? How about cooking something up with me? How about cooking something up with me? Hank Williams wird in Mount Olive, Alabama, am 17. September 1923 geboren. Der Vater, oft arbeitslos, findet später einen Job in Georgiana, ein paar hundert Seelennest rund 100 Kilometer südlich von Montgomery, der Hauptstadt von Alabama. Die Familie zieht nach Georgiana. Mitten im Ort, liebevoll restauriert, das Haus, in dem Hank Williams als Kind 4 Jahre verbringt. Heute ist es ein Museum für Fans. Und derer gibt es viele, zur Freude des stolzen Bürgermeisters Mike Middleton. Fast 5000 Besucher kommen jedes Jahr in unser kleines Museum. Dann haben wir noch ein Festival im Sommer. Das sind eigentlich unsere einzigen Einkünfte. Etwas anderes haben wir in Georgiana nicht. Für die Stadt bedeutet Hank sehr viel. Durch einen kleinen Shop, T-Shirts, Anstecknadeln, Kaffeebecher, alle versehen mit dem Konterfei des Künstlers, betritt der Besucher die gute Stube. Keine Originalmöbel, aber Stücke aus jener Zeit. So etwa könnte es ausgesehen haben damals im Hause Williams. Das alte Grammophon, sagt Leona Simmons, die hier jeden Gast begrüßt, eingeschlossen. Ich mag diesen Klang. Das klingt besser als auf einer CD. Hank ist das dritte Kind von Alonzo Hubble Williams, genannt Lon, und Jessie Lilybell Skipper Williams, genannt Lily. Das erste Kind verstirbt kurz nach der Geburt. Schwester Irene wird am 22. August 1922 geboren. Seinen Vater hat Hank, der auf den Taufnamen Hiram hört, kaum gekannt. Lon verbringt die 30er Jahre mit ausgedehnten Sauftouren durch die Südstaaten, bis ihn eine alte Gesichtsverletzung zu immer längeren Klinikaufenthalten zwingt. Zu Hause lässt er sich jedenfalls nicht sehen. Lily, sagt Mike McCall von der Country Music Hall of Fame in Nashville, ist aus anderem Holz geschnitzt. Seine Mutter war eine Autoritätsperson. Sie wusste genau, was sie wollte. Und sie ließ das andere auch wissen. Hank eingeschlossen. Krach gab es oft genug. Aber da war auch die andere Seite, die Zuneigung. Hank schrieb sein Leben lang Gospel-Songs. Das war die Musik, die Lily liebte. Und ich denke, er wollte an dieser Liebe teilhaben. Lily führte dieses Boarding-House. Es gab Gerüchte, dass man hier auch leichte Mädchen treffen könne. Was immer in der Pension passierte, Lily war jedenfalls sehr beschäftigt. Dabei blieben die Gospel-Songs eine Verbindung zwischen Mutter und Sohn. Hank aber waren diese Songs, die er mit seiner Mutter sang, nicht genug. Er lernte Gitarre und begann dazu zu singen. Lily erkannte das Talent ihres Sohnes. Die Unterhaltungsindustrie bot ja auch armen Leuten die Chance, Geld zu verdienen. Diese Chance wollte Lily ergreifen. Also ermutigte sie ihn. Thank you. wicked world below. Will you be ready to go home? Will you be ready to go, ready to go? Schon in Greenville hatte Mutter ein Boardinghaus. Wir gingen dort zur Schule. Als Hank 14 wurde, zogen wir nach Montgomery. Erinnert sich Irene, die Schwester. Unser Vater war krank. Er verbrachte seine Zeit im Sanatorium. Die Mutter hatte uns erzogen. Wir haben ihr geholfen, den Lebensunterhalt zu sichern. Wir waren ziemlich arm. Hank saß an der Straßenecke und putzte Schuhe. Gemeinsam haben wir Erdnüsse verkauft. Hank machte damals schon Musik. Zum ersten Mal, soweit ich mich erinnere, in der Kirche. Er stand neben Mutter, die Orgel spielte. In Montgomery traf er dann diesen schwarzen Sänger, Rufus Payne hieß er. Aber alle riefen ihn beim Spitznamen T-Tot. T-Tot war Straßenmusikant. Hank lief ihm nach und T-Tot zeigte ihm ein paar Akkorde auf der Gitarre. Bis dann T-Tot zu meiner Mutter kam. Ich fürchte, der kleine weiße Boss bekommt Ärger, wenn er mir überall hin folgt. Er will von dir lernen, wie man Gitarre spielt, antwortete Mutter. Wenn du ihm das beibringst, dann kannst du hier bei uns deine Mahlzeiten einnehmen. Der Hank Williams Song Can't Get You Off of My Mind in einer Version von Bob Dylan. Szenenwechsel. Eine Farm in der Nähe von Montgomery. Braxton Shepherd, inzwischen weit in den 90ern, rühmt sich, wahrscheinlich zu Recht, neben Lilly als Entdecker des Jahrhunderttalents. At that time I drive a truck, meat truck. Ich habe damals Fleisch und Wurst ausgeliefert, im Lieferwagen, auch für Lillys Pension. Sie bezahlte, ich wollte gerade gehen, da sah ich diese kleine Gitarre auf der Couch. Ich hatte meine eigene Band und wir hatten Auftritte im Radio. Ich nahm die Gitarre und spielte ein paar Songs. Mrs. Williams rief Hiram, so nannte sie ihn damals noch. Hiram, rief sie, der kann's besser als du. Hank kam, nahm die Gitarre und auch er sang einige Lieder. Er hatte diese einzigartige Stimme. Ich lud ihn ein, mich auf meiner Lieferfahrt zu begleiten. So konnten wir den ganzen Tag gemeinsam singen. Er war ja noch ein Junge, aber seine Stimme war klar und deutlich. Er klang wie ein Erwachsener. Er kannte meine Songs, er hatte unsere Show im Radio gehört. Ich denke, ich war der erste Musiker, der Hank unter seine Fittiche nahm. Wir stellten eine Band zusammen und wir bekamen ein paar Auftritte. Wir hatten diesen alten Ford aus dem Jahr 1935. Das Ding verbrannte mehr Öl, als wir bezahlen konnten. Aber es funktionierte. If the wife and I are fussing, brother, that's our right. 'Cause me and that sweet woman's got a license to fight. Why don't you mind your own business? Mind your own business. 'Cause if you mind your business, then you won't be minding mine. Oh, the woman on our party line's a nosy thing. She picks up her receiver when she knows it's my ring. Why don't you mind your own business? Mind your own business. Well, if you mind your business, then you won't be minding mine. Why don't you mind your own business? Mind your own business. Well, if you mind your business, then you sure won't be minding mine. Honky-tonk around till 2 or 3. Now, brother, that's my headache. Don't you worry about me. Just mind your own business. Mind your own business. If you mind your business, then you won't be minding mine. Seems to be high tone. I got all that I can do just to mind my own. Why don't you mind your own business? Mind your own business. If you mind your own business, you'll stay busy all the time. Wir schreiben das Jahr 1938. Hank ist 15, als er in seiner ersten Band spielt. Roy Acuff, Star der Grand Old Opry in Nashville, ist das große Vorbild. Braxton Shepherd. And we went down in Georgiana High School was the first Den ersten Auftritt hatten wir in der Georgiana High School. Wenn du einen Job hattest damals, dann hattest du so 50 Cent am Tag. Und die Band bekam plötzlich $75. Dafür traten wir manchmal dreimal auf. Um 3 und um 6 in Georgiana und um 9 im nächsten Ort, 75 Meilen entfernt. Aber wir waren reich. Shufford wird die ständige Reiserei bald zu viel. Er steigt aus. Williams wird der neue Chef. Die Band heißt von jetzt an The Drifting Cowboys. Ein Name, dem Hanks musikalische Begleiter unter wechselnder Besetzung bis zum Ende treu bleiben. Mit 16 verlässt Hank Williams die High School. Es folgen die ersten Radioauftritte im Sender WSFA in Montgomery. Hillbilly Acts nennt man das damals. Die Rückenschmerzen, die Hank schon lange plagen, werden unterdessen stärker. Er leidet vermutlich unter Spina bifida occulta, zu Deutsch Spaltwirbel, eine im frühen Embryonalstadium entstehende Fehlbildung des Neuralrohres. Schon mit 11 versucht Hank, die Schmerzen mit Alkohol zu bekämpfen. Ein Laster, das er nicht mehr ablegen wird. 1942 wirft ihn der WSFA-Manager wegen Trunkenheit hinaus. Der Long Gone Lonesome Blues, gesungen von Sheryl Crow. Nach dem Kriegseintritt der Vereinigten Staaten 1941 wird es ruhiger um Hank. Die Drifting Cowboys werden eingezogen. Ein Schicksal, das ihm angesichts seines Rückenleidens erspart bleibt. 1944 dann der abermalige Start. Zu den neuen Cowboys gehört der Steel-Gitarrist Don Helms. Er kam rein und fragte uns, seid ihr die Band? Okay, Dann kommt man mit. Er ging mit uns in ein Pfandleihhaus. Hast du ein paar Schlagringe für uns, fragte er den Besitzer. Fünf davon möchte ich. He said, give me five of them. So he took them and passed them out to the different ones. Er verteilte die Dinger an uns. Wenn ihr mit mir spielt, dann braucht ihr sowas, sagte er. Und er hatte recht. Wir traten in den Honky-Tonks auf, irgendwo in Alabama. Am späten Samstagabend ist das nicht der sicherste Platz in der Welt. In den Tanzschuppen von Montgomery und den angrenzenden Counties ist die Band begehrt. Die Wege sind weit und Hank verbringt viel Zeit im Auto, oft mit Mutter Lilly, die auch am Eingang steht und Karten verkauft. Irene Williams erinnert sich. Hank spielte in den Counties rund um Montgomery. Hier ein Tanzsaal, dort eine Kneipe, dort ein Schulfest. Wenn er dann zurück in die Stadt fuhr, egal aus welcher Richtung, sah er das Licht des Sendeturms der Radiostation. Er wusste, dass er bald zu Hause sein würde. Hank wäre nicht Hank, wenn er daraus nicht einen Song gemacht hätte. I wondered so aimless, life filled with sin. I wouldn't let my dear Savior in. Then Jesus came like a stranger in the night. Praise the Lord, I saw the light. I saw the light, I saw the light. No more darkness, no more night. Now I'm so happy, no sorrow inside. Praise the Lord, I saw the light. Just like a blind man, I wandered along. Worries and fears I claimed for my own. Then like the blind man, God gave back his sight. Praise the Lord, I saw the light. I saw the light, I saw the light. No more darkness, no more night. Now I'm so happy, no sorrow inside. Praise the Lord, I saw the light. I was a fool to wander and stray, for straight is the gate and narrow's the way. Now I have traded the wrong for the right. Praise the Lord, I saw the light. I saw the light, I saw the light. No more darkness, no more night. Now I'm so happy, no sorrow inside. Praise the Lord, I saw the light. Yo-Yo Train. Hank liebte es, wenn ich den Zug imitierte. Blas mir den Zug, Braxton, sagte er. Der Zug, den Braxton Shepherd imitiert, symbolisiert auch einen Zeitenwechsel. Der Krieg ist zu Ende. Amerika will feiern. Es ist die große Zeit des Radios und der Jukeboxes, mit deren Hilfe jede Eckkneipe auf Knopfdruck zum Tanzsaal wird. Der Historiker Michael McCall. Das waren die Zeichen der Zeit. Amerika veränderte sich. Ein großer Teil der Bevölkerung lebte nicht mehr auf dem Land. Die Menschen zogen in die Städte. Das Leben wurde offener, freier. Aber mit dieser Freiheit kamen auch Schuldgefühle und die Aufgabe, mit dieser Freiheit verantwortungsbewusst umzugehen. Es war ein anderes Leben. Auch für Hank Williams ändert sich viel. Privat und beruflich. In der kommenden zweiten Stunde dieser langen Nacht geht es um eine stürmische Ehe, die ersten Platten und den nicht immer geraden Weg zum Ruhm. People steal, they cheat and lie for wealth and worth it will buy. Don't they know on Judgment Day gold and silver will melt away? I'd rather be in a deep dark grave and know that my first soul was saved than to live in this world in a house of gold and deny my God and do my soul. Gathering flowers for the master's bouquet.